aus den Schlachterstudios in Bremen-Mitte. Hit Music Only. Der Energy Bremen Mastermix mit Janu Silva. hinters Wochenende bei Energy Berlin. Hier ist der Mastermix mit Keanu Silva. We don't know what we're doing, but we're standing proud. Sometimes it's so confusing in a world so loud. We connect, burning bright, holding every breath. I won't sink into regret, I never will forget what you said. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and decide. Mix mit Keanu Silva, der Soundtrack für euer Partywochenende. We've burned a dozen roses, fighting on the kitchen floor. I think we might be broken, but it's okay, we broke before. You, me, miles away, dodging living. besten DJs hört ihr bei uns. Hier ist der Energy Bremen Master Mix mit Keanu Silva aus Bremen. So I can watch you weave and breathe the storylines. I wear my sunglasses at night, so I can watch you weave and breathe the storylines. I'm In Bremen sagt man Moin. Die Energy Bremen Morning Show mit Chris und Lea. Beliebter als Klopapier und Nudeln in der Corona-Krise in Deutschland. Um 500% angestiegen bei unseren lieben Hamsterkäufern. Blumenerde. Jawohl, wenn alles reißt, Hauptsache Blumenerde ist da. Also ich, ganz ehrlich, also wenn dich jemand fragt, was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen, wer sagt denn dann, Blumenerde? In Bremen sagt man, Moin. Die Energy Bremen Morning Show mit Chris und Lea. Einschalten, Montag bis Freitag von 5 bis 10. Live aus den Schlachtestudios in Bremen-Mitte. Hit Music Only. Energy Bremen Mastermix mit Keanu Silva. Next, we step blazes. Heavy, we rage. klingt das Wochenende bei Energy Berlin. Hier ist der Mastermix mit Jano Silva. Until the beat drop. Party Bremen Mastermix mit Keanu Silva. Der Soundtrack für euer Partywochenende. As long as I got you. I don't love you anymore. besten DJs hört ihr bei uns. Hier ist der Energy Bremen Mastermix mit Keanu Silva aus Bremen. In Bremen-Mitte. And you're listening to Energy. Music only. Der Energy Bremen Mastermix. Der Clubmix im Radio. Mit Keanu Silva. Have you ever been mellow? Have you ever tried? Have you ever been happy? Just to hear a song. Just for the show. Energy Bremen Mastermix, der Clubmix im Radio mit Keanu Silva. Don't I was born to